Kampf Torero, siegesbewusst, stolz in der Brust. Du hast Schmerz erfahren, wenn der Kampfruf erwacht. Doch Grüße sind nie Gefahren, wenn mir die Liebe lacht. Auf in den Kampf Torero, stolz ist dein Blick, kämpfst um dein Glück. Die Senoras schauen heute zu, wenn den Stier du besiegst. Und jeder hofft, dass du heute nach dem Kampf in ihren Armen liegst. Kampf und Schmerz, dein Blick ist kalt wie Erz, und mit der Kraft des Schwerts zielst du nun auf sein Herz. Niemand hört deinen Schwur, einer kann lieben nur, einer nur, der diesen wilden Kampf besteht. Liebe Schmerz und Blut wie heißes Erz, denn jedes Frauenherz, das zieht dich himmelwärts. Doch deinen Liebeschwur gibt's nur der eine nur, die dich liebt und die dein wildes Herz so ganz versteht. Starr und wild muss deine Liebste sein, und dennoch zart und mild wie Frühlingssonnenschein. Starr und wild steht auch dein Gegner da, und jetzt wo's gilt, da klingt's Hurra. Bewusst, stolz in der Brust. Du hast Schmerz erfahren, wenn der Kampfruf erwacht. Doch Grüße sind die Gefahren, wenn dir die Liebe lacht. Auf in den Kampf, Torero, stolz ist dein Blick, kämpfst um dein Glück. Die Senoras schauen heute zu, wenn den Stier du besiegst. Und jeder hofft, dass du heute nach dem Kampf